Abschnitt 9 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Ich nehme einige Extrastunden. Während dieses starken Steigens des Flusses waren die kleinen Fahrzeuge eine unausstehliche Plage. Wir passierten eine Enge nach der anderen, eine neue Welt für mich, und wenn in einer engen Passage eine recht schwierige Stelle sich befand, durften wir mit ziemlicher Gewissheit erwarten, dort ein Flachboot zu treffen. Und wenn nicht dort, dann gewiss an einer noch schlimmeren Stelle, nämlich am oberen Ende der Enge, im seichtesten Wasser. Und dann fand ein endloser Austausch liebreicher Zurufe statt. Manchmal, wenn wir draußen auf dem großen Strom vorsichtig unseren Weg durch den Nebel hinfühlten, wurde plötzlich die tiefe Stille durch gellendes Geschrei und das Klappern von Blechpfannen unterbrochen, und einen Augenblick später zeigte sich unklar durch den Nebelschleier dicht vor uns ein Holzfloß. Da warteten wir dann nicht lange, sondern rissen heftig an den Maschinenglocken und wandten allen Dampf an, um aus dem Wege zu kommen. Man stößt mit einem Dampfboot nicht gern auf einen Felsen oder auf ein solides Holzfloß, wenn man es vermeiden kann. Es mag seltsam erscheinen, aber häufig führten die Buchhalter auf den Dampfbooten in jenen vergangenen Zeiten des Dampfbootfahrens eine große Auswahl von religiösen Traktätchen bei sich. Wohl ein Dutzendmal an einem Tage kämpften wir uns aufwärts durch die schwierigsten Passagen, während uns eine Menge dieser kleinen Racker von Fahrzeugen, welche von oben den engen Kanal herabfuhren, die Arbeit noch mehr erschwerten. Da stieß blitzschnell ein Kran von einem derselben ab und bahnte sich mühsam kämpfend einen Weg durch die Wasserwüste. Im Schatten unseres Buges drehte er bei und die kreuchenden Ruderer riefen: »Gebt uns eine Zeitung!« während der Kahn rasch an uns vorbeiglitt. Der Buchhalter warf ihnen ein Päckchen von New Orleanser Zeitungen hinüber. Wurden diese ohne Bemerkung aufgenommen, dann konnte man wahrnehmen, dass nunmehr ein Dutzend anderer Boote auf uns zutrieb, ohne etwas zu sagen. Sie hatten abgewartet, wie es Nummer 1 gehen würde. Da Nummer 1 keine Bemerkung machte, legten sich die übrigen alle in die Ruder und kamen nun heran. Und so schnell sie kamen, warf der Buchhalter ihnen kleine Päckchen religiöser Traktätchen auf ein flaches Stück Holz gebunden zu. Es ist einfach unglaublich, welche Menge schwerer Flüche 12 Päckchen mit religiöser Literatur hervorrufen, wenn sie unparteiisch an die Mannschaften von 12 Flößen verteilt werden, die eigens deshalb an einem heißen Tage eine Stunde weit gerudert haben. Wie schon gesagt, brachte das starke Steigen des Flusses eine neue Welt in meinen Gesichtskreis. Sobald der Strom über seine Ufer getreten war, hatten wir unsere alten Pfade verlassen und kletterten stündlich über Sandbänke, die vorher 10 Fuß aus dem Wasser emporgeragt hatten. Wir fuhren dicht an steilen Ufern hin, wie zum Beispiel am unteren Ende von Madrid Bend, die ich vorher immer hatte meiden sehen. Wir steuerten durch Engen wie die von 82, wo die Einfahrt am unteren Ende eine ununterbrochene Waldmauer war, dass wir sie fast mit dem Buge berührten. In einigen dieser Engpässe glaubte man sich in einen Urwald versetzt. Dichter, jungfräulicher Wald hing über beide Ufer des gewundenen Fahrpasses und man erhielt den Eindruck, als ob noch nie ein menschliches Wesen hier eingedrungen sei. Hängende Weinreben schlangen sich von Baum zu Baum, schimmernde Lichtungen und grüne Winkel zeigten sich dem Blick beim Vorüberdampfen. Blühende Schlingpflanzen, deren rote Blüten sich auf den Gipfeln abgestorbener Bäume wiegten, der ganze Reichtum des Waldlaubwerks schien hier mit verschwenderischer Hand ausgestreut. In den engen Durchfahrten steuerte sich's prächtig. Sie waren tief, ausgenommen am oberen Ende. Die Strömung war schwach. Unterhalb der Landspitzen stand das Wasser geradezu still. Die steilen Ufer waren in dichtes Weidengebüsch eingehüllt, welches weit in den Fluss hineinragte, so dass das Boot beim Vorüberfahren zur Hälfte in demselben begraben war. Hinter anderen Inseln fanden wir elende kleine Farmen und noch elendere kleine Blockhütten. Da ragten gebrechliche Holzzäune 1 oder 2 Fuß aus dem Wasser, und oben auf dem Zaun kauerten ein paar gelblich aussehende, fieberfröstelnde Mannsleute, die Ellbogen auf den Knien, das Kinn in die Hände gestützt, Tabak kauend und das Resultat durch die Zahnlücken auf vorübertreibende Holzstücke entladend, während die übrigen Familienmitglieder und die wenigen Haustiere sich auf einem leeren Flachboot zusammendrängten, das in der Nähe verankert lag. In diesem Flachboot musste die Familie eine Reihe von Tagen, zuweilen sogar Wochen, kochen, essen und schlafen, bis der Fluss 2 oder 3 Fuß fiel und ihnen die Rückkehr zu ihrer Blockhütte gestattete. Diesem Kampieren auf dem Wasser waren diese Leute ein paar Mal im Jahre ausgesetzt, beim Steigen des Ohio im Dezember und beim Steigen des Mississippi im Juni. Und das waren noch glückliche Fügungen, denn sie ermöglichten es den armen Geschöpfen, wenigstens hin und wieder von den Toten aufzuerstehen und einen Blick aufs Leben zu werfen, wenn ein Dampfboot vorüberfuhr. Sie wussten die Segnung auch zu würdigen, denn sie rissen Mäuler und Augen weit auf und benutzten diese Gelegenheit in ausgiebiger Weise. Was mochten diese verbannten Geschöpfe wohl während der Zeit des niederen Wasserstandes anfangen, um nicht an Langeweile und Schwermut zu sterben? Einmal fanden wir in einer dieser lieblichen Inselpassagen unser Fahrwasser von einem hohen, umgefallenen Baum vollständig überbrückt. Das lässt ersehen, wie schmal einige dieser Engen waren. Die Passagiere konnten sich eine Stunde lang in einer jungfräulichen Wildnis vergnügen, während die Schiffsmannschaft den Baum abhackte, denn an ein Umkehren war gar nicht zu denken. Von Kairo bis Baton Rouge hat man, wenn der Strom über die Ufer getreten ist, bei Nacht keine besondere Schwierigkeit, denn die 1000 Meilen lange dichte Waldmauer, welche den Weg der ganzen Länge nach einfasst, wird nur hier und da von einer Farm oder einem Holzplatz unterbrochen. Es ist deshalb ebenso wenig möglich, aus dem Fahrwasser zu kommen, als aus einer eingezäunten Gasse. Von Baton Rouge bis New Orleans aber liegt die Sache ganz anders. Der Strom ist mehr als eine englische Meile breit und sehr tief, an manchen Stellen bis zu 200 Fuß. Beide Ufer sind auf einer Strecke von weit mehr als 100 englischen Meilen ganz von Gehölz entblößt und von einer ununterbrochenen Reihe von Zuckerfeldern eingefasst, zwischen denen nur hier und da ein einzelner oder eine Reihe gleichsam zur Zierde dienender Chinabäume steht. Das Gehölz ist 2 bis 4 Meilen weit bis hinter die Pflanzungen gänzlich ausgerodet. Wenn der erste Frost droht, bringen die Pflanzer eiligst ihre Ernte herein. Wenn sie mit dem Mahlen des Zuckerrohrs fertig sind, bilden sie aus dem Abfall, der sogenannten Bagasse, große Haufen, welche dann verbrannt werden. In anderen Zuckerländern wird dieser Abfall als Brennmaterial für die Öfen der Zuckermühlen verwendet. Diese feuchten Bagassehaufen verbrennen sehr langsam und rauchen wie die Küche des Teufels. Ein 10 bis 15 Fuß hoher Damm schützt beide Ufer des Mississippi auf der ganzen Strecke des unteren Stromlaufes und dieser Damm zieht sich in einer Entfernung von 10 bis zu 100 Fuß rückwärts vom Uferrande entlang, meistens sind es 30 bis 40 Fuß. Nun lasse man diese ganze Strecke von einer undurchdringlichen Masse Rauchs, der aus einer 100 Meilen langen Reihe von brennenden Bagassehaufen emporsteigt, erfüllt sein, während der Fluss die Ufer überschwemmt hat und versetze sich auf einen Dampfer, der um Mitternacht passieren muss. Und dann denke man sich hinein, wie einem dabei zumute ist. Man befindet sich draußen inmitten einer trüben, uferlosen See, die in der düsteren Ferne verschwimmt und sich verliert, denn die Umrisse des schmalen Dammes sind nicht zu erkennen. Den Pflanzungen selbst hat der Rauch ein ganz verändertes Aussehen gegeben. Sie sehen wie ein Teil der See aus. Während der ganzen Wache wird man von der Qual der größten Ungewissheit gefoltert. Man hofft noch im Strom zu sein, weiß es aber nicht. Man weiß nur so viel gewiss, dass man dem Ufer und dem Untergang auf 6 Fuß nahe sein kann, während man eine gute halbe englische Meile vom Ufer entfernt zu sein glaubt. Und falls das Boot plötzlich auf den Damm stößt und die Schornsteine über Bord fallen, bleibt einem jedenfalls der geringe Trost, dass man eigentlich nichts anderes erwartet hat. Eines der großen Vicksburger Paketboote schoss eines Nachts in eine Zuckerpflanzung hinein und musste eine volle Woche dort bleiben. Aber dies war nichts Neues, es war schon öfters geschehen. Ich glaubte, dieses Kapitel schon beendigt zu haben, möchte aber jetzt noch einen seltsamen Vorgang erwähnen, solange er mir im Sinne ist. Es gab einmal einen ausgezeichneten Lotsen auf dem Flusse, einen Herrn X, der ein Nachtlander war. Wenn er sich wegen einer schwierigen Stromstrecke Sorgen machte, stand er, wie man erzählt, des Nachts auf, wandelte im Schlaf umher und tat allerlei seltsame Dinge. Einmal war er während einiger Fahrten mit einem gewissen George Eler zusammen Lotse auf einem großen Passagierdampfer aus New Orleans. Letzterem war es daher auf der ersten Reise neben einem solchen Kameraden anfangs ziemlich unbehaglich. Er beruhigte sich indessen bald, als er wahrnahm, dass X ruhig im Bett schlief. Eines Abends kam das Boot spät nach Helena in Arkansas. Der Wasserstand war niedrig und die Überfahrt oberhalb der Stadt von einem Ufer zum anderen eine sehr schwierige und verwickelte Aufgabe. X hatte die Stelle später passiert als Ila und da die Nacht besonders regnerisch, düster und neblig war, überlegte Ila, ob es nicht besser wäre, X zur Mithilfe beim Passieren der Strecke zu rufen, als sich die Türe öffnete und X hereintrat. Nun ist in sehr finsteren Nächten das Licht ein Todfeind des Lotsen. Es ist bekannt, dass man aus einem erleuchteten Zimmer die Gegenstände auf der dunklen Straße nicht genau erkennen kann, während man sie ziemlich deutlich sieht, wenn man das Licht auslöscht und sich in der Dunkelheit befindet. Deshalb rauchen die Lotsen bei sehr dunkler Nacht nicht, dulden im Steuerhaus kein Feuer im Ofen, wenn dieser einen Sprung hat, durch den auch nur der schwächste Strahl entweichen kann, und lassen die Feuerstellen mit großen Segeltüchern verhängen und das Oberlicht dicht verschließen. Dann strahlt kein Licht vom Boote aus. Die unbestimmte Gestalt, die jetzt ins Steuerhaus trat, hatte Herrn X's Stimme und sagte, Lass mich das Boot führen, George. Ich habe die Strecke erst kürzlich gesehen und sie ist so gekrümmt, dass ich dort leichter selbst lotsen, als dir sagen kann, wie man's machen muss. Sehr freundlich von dir. Ich nehme mit Dank an. Hab keinen Tropfen Schweiß mehr im Leibe. Ich bin wie ein Eichhörnchen mit dem Rade herumgetanzt. So oft habe ich hin und her drehen müssen. Es ist so finster, dass ich nicht sagen kann, nach welcher Richtung das Boot sich wendet. Damit setzte sich Ila keuchend und atemlos auf die Bank. Das schwarze Gespenst ergriff, ohne ein Wort zu sagen, das Rad, gab dem walzenden Dampfer mit einigen Drehungen eine feste Richtung und stand dann gemächlich da und steuerte so ruhig und stetig, als ob es Mittag gewesen wäre. Als Ila dieses wunderbare Steuern beobachtete, wünschte er hätte nicht gebeichtet. Er war ganz starr vor Verwunderung und sagte schließlich: »Ich hatte mir eingebildet, ich könnte ein Dampfboot steuern, sehe aber ein, dass ich mich wieder einmal geirrt habe.« X sagte nichts, sondern steuerte ganz gemächlich und ruhig weiter. Er gab mit der Glocke Befehle für den Mann am Lot, ließ den Dampf teilweise abblasen und steuerte das Boot sorgfältig und glatt nach unsichtbaren Merkzeichen, stand dann ruhig vor der Mitte des Rades und blickte in die schwarze Nacht hinaus, vorwärts und rückwärts, um seine Position festzustellen. Als die Lotungen immer seichteres Wasser anzeigten, ließ er die Maschinen gänzlich stoppen. Darauf folgte Totenstille und das Hangen und Bangen des Treibens. Als das seichteste Wasser erreicht war, ließ er volle Dampfkraft geben, führte das Boot prächtig hinüber und begann dasselbe vorsichtig in das nächste System der Flachwassermarken zu steuern. Dort arbeitete er mit Lot und Maschinen in derselben geduldigen, sorgfältigen Weise. Das Boot glitt hindurch, ohne den Grund zu berühren, und dampfte in die dritte und letzte Schwierigkeit der Kreuzungsstrecke. Unmerklich bewegte es sich durch die Finsternis, fuhr langsam zwischen den Marken, trieb allmählich weiter, bis das seichteste Wasser ausgerufen wurde und schwang sich dann mit vollem Dampf über das Riff in tiefes Wasser und in Sicherheit. Ila ließ den lang verhaltenen Atem in einem tiefen, erleichternden Seufzer ausströmen und sagte: »Das ist das netteste Stück Lotsenarbeit, das je auf dem Mississippi geschah. Würde nicht glauben, dass es möglich wäre, wenn ich's nicht selbst gesehen hätte.« Da keine Antwort erfolgte, fügte er hinzu: »Halte das Ruder nur noch 5 Minuten, Kamerad, damit ich hinunterlaufen und eine Tasse Kaffee trinken kann.« Eine Minute später aß Ila unten in der Kajüte ein Stück Kuchen und labte sich an einer Tasse Kaffee. Da kam zufällig der Nachtwächter herein. Als er wieder hinaus wollte, bemerkte er Ila und rief: »Wer ist am Ruder, Sir?« »X!« »Rennen Sie nach dem Steuerhaus, rascher wie der Blitz!« Im nächsten Augenblick flogen beide Männer die Treppe zum Steuerhaus hinauf, immer 3 Stufen auf einmal. »Niemand dort!« Der große Dampfer tanzte ganz nach seinem Belieben die Mitte des Stromes hinab. Der Wächter stürzte wieder hinaus. Ila ergriff das Rad, ließ eine Maschine mit Macht rückwärts arbeiten und hielt den Atem an, während das Boot sich mit Widerstreben von der Insel zurückzog, die es eben im Begriff gewesen war, mitten in den Golf von Mexiko hineinzuschleudern. Bald darauf kam der Wächter zurück und fragte: »Hat Ihnen denn der Mondsüchtige nicht gesagt, dass er schlief, als er zuerst heraufkam?« »Nein.« »Nun, ich kann's bezeugen. Ich kam gerade dazu, wie er oben auf den Geländern herumspazierte, gerade so sorglos, wie ein anderer auf dem Straßenpflaster gehen würde, und brachte ihn zu Bett. Und nun zur Minute war er auf dem Hinterdeck, wo er dieselbe Seiltänze-Teufelei anstellte. Nun, wenn er wieder einen von diesen Anfällen hat, will ich dabei bleiben, aber ich hoffe, dass er noch oft solche hat. Du hättest nur sehen sollen, wie er das Boot durch die Helena-Kreuzung hindurch steuerte. Habe in meinem Leben nichts Prächtigeres gesehen. Herrgott, wenn er so Goldblatt-Glacé-Handschuh diamantennadelartig lotsen kann, während er fest schläft, was müsste der erst leisten, wenn er tot wäre?« Ende von Abschnitt 9.